Deutschland, was geht ab? So machen's die Macher hier. Träum weiter! 100% Macher! Träum weiter, träum weiter! Von Intro bis Outro, ganz souverän, pumpt den Sound in einem Outro beim Stadtrunden drehen. Sie wollen Fame, aber sind für den Kack zu bequem. Ich bin schlaflos, ständig auf Trab, Lil Wayne. 100% original, ich bin, wie ich bin. Alla, unikat wie Sinn, weil ich kling, wie ich kling. Alla, jeder Track ein Megabrett, Hotla, Tina. Frag dich, wer du sein willst, Opfer, Sieger. Weißt du nicht genau, da kannst du ganz drauf kacken. Lass deinen Kopf hängen, wir geben dir Schwanz auf Nacken. Ich komm mit 60 Zeilen in deine Fresse, wenn ich es muss. Hab bewiesen, ich bin immer der Beste, wenn ich es muss. Alla, meine Zeit ist jetzt, ich zerlege Beats. Woman bringt die Einzelteile weg. Ich hör mein Album schieben, halt so, sag, der Rest ist Dreck. Ich hör dein Album schieben, halt so, sag mir jetzt erst recht. Träum weiter, du meinst, du schreibst ein paar Zeilen um fürs Dasein. Träum weiter, sagst du brauchst gar keinen, schaffst es allein. Träum weiter, du bist ein Prototyp, alles läuft das dran. Träum weiter, Chavo, träum weiter. Du meinst, du rappst ein paar Dein, sorgst für Schlagzeilen. Träum weiter, träum weiter, so ein paar Scheine in dein Spaß. Träum weiter, schreib dir deinen Plan steil in dein Arsch rein. Träum weiter, Chavo, träum weiter. Auch ich Träumer, doch ich bin kein Träumer. 100% Macher, da ich mir immer treu war. Immer in Bewegung, seit Jahren ein Lichtblick. Ihr wollt mehr von dieser Mucke, zahl oder fick dich.